Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Vor 70 Jahren spielte Albert Einstein mit seinen Studenten Boris Podolsky und Nathan Rosen ein Gedankenexperiment durch, das als EPR-Paradox in die Physikgeschichte einging. Der geniale Schelm wollte damit die Unvollständigkeit der Quantenphysik belegen und ein wenig sicher auch seinen Kollegen Niels Bohr ärgern. Ebenfalls im Jahr 1935 steuerte der Wiener Physiker Erwin Schrödinger zur Verdeutlichung dieses Problems seine berühmte Katze bei. Worin dieses Experiment bestand und wie man es zur Freude der sensationslüsternen Medien noch toppen könnte, führt ein anderer Wiener Physiker, Friedrich Bestenreiner, zusammen mit Eberhard Petschinker im folgenden Hörspiel vor. Du Scheiß, du hast mein Freund Mr. Teugel erschossen! That's for you, you fucker! Schrödingers Katze. Ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner und Eberhard Petschinka. Musik: Wolfgang Mitterer. Regie: Petschinka. Mama, just killed a man. Put a gun against his head. Pull the trigger, no is dead. Mama. Gefangene 468682. Hier ist Post für Sie. Blauer Umschlag von der Regierung. Ich kann Ihnen aber schon sagen, was drin steht. Das Problem, zu dessen Lösung wir Sie im Namen der Wissenschaft um Ihre Hilfe bitten, Mr. President, trägt viele Namen. Schrödingers Katze, Wigners Freund, quantenmechanische Reduktion des Zustandsvektors. I do understand that. Yes, sir, I do. Oft spricht man einfach auch vom Messproblem der Quantenmechanik. What page is that? Die Sache ist sehr einfach und für jedermann verständlich. Wir werden das ursprüngliche EPR-Argument einfach auf den Singulettzustand zweier Spin-Einhalbteilchen anwenden. Go ahead, give it to me. Stecken tief in der Scheiße, Mann. Bis Oberkante, Unterlippe. Aber ich habe Ihnen ja gestern ein Papier gegeben, auch von der Regierung. Was ist, haben Sie es gelesen? Das EPR-Paradoxon kann nun schrittweise folgendermaßen formuliert werden. I do remember. Nein, nicht European Recovery Program. Nicht der Marshallplan von 1948, Mr. President. EPR. Einstein, Podolsky, Rosen von 1935. Yes, sir. Maya, let me just ask a question. Could I have a copy of it? Does anybody have a copy of it? Der Vorrat an letzten Strohhalm verdünnt sich, Mann. Zusehends, rapide. Fünfte Berufungskammer, abgelehnt. Psychiatrisches Gutachten von wegen Geistesstörung, abgelehnt. Berufung wegen unzulänglicher juristischer Vertretung, abgelehnt. Klage auf Verfassungswidrigkeit der Art des Vollzuges, abgelehnt. Da bleibt fast nur noch die Begnadigung, Mann. Ich glaube, mich verständlich auszudrücken, Mr. President? Yes, sir. Danke. I need to go to the restroom. Also, 7 Tipps. Begnadigung durch den Gouverneur. Aber der war es ja, der Ihnen die Scheiße eingebrockt hat. Aber trösten Sie sich. Vorher gibt's Steak mit Pommes frites. Und dann überlegen Sie sich, was die Professoren-Lady da so von sich gibt. Dieses von Einstein nicht vorhergesehene Ergebnis bewirkt für die Physik tiefgreifende Konsequenzen. Das EPR-Paradoxon wurde im Grunde aus 3 Annahmen hergeleitet. I do understand that. Go ahead. Die Korrektheit der Quantenmechanik, die Vollständigkeit der Quantenmechanik und die Existenz getrennter Elemente der Realität sind darin eingegangen. Um das Paradoxon zu lösen, muss man eine dieser 3 Annahmen aufgeben. Also für den Fall des Falles, Mann. Machen Sie schon mal Gedanken über das Testament. Sie haben ja noch eine Mama, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Die Aufgabe dieses Gedankens, dass es voneinander trennbare Elemente der Realität gibt, bedeutet die Ablehnung eines der wichtigsten Grundsätze der Naturwissenschaft mit unabsehbaren Folgerungen für das gesamte Weltbild. What page is that? Deshalb wollen wir dieses fundamentale Experiment ja auch durchführen, Mr. President. Es ist ein ungewöhnliches Experiment. Ein Experiment, das jeder Konvention widerspricht. Ja, sogar den Anschein äußerster Unmoral erweckt. Und das doch entscheidend ist für die Wissenschaft, für das amerikanische Volk, für die ganze Menschheit und deren Zukunft. Aber Sie haben ja eigentlich noch eine Chance, wenn Sie das Papier genau gelesen haben, das ich Ihnen gegeben habe. Na, was ist? Was stört Sie, Mr. President? Von welcher Zahl sprechen Sie? Let me just ask. Ja, 50%. Ich sagte 50%. Wenn Sie das Papier da nicht unterschreiben, sind Sie auf jeden Fall ein toter Mann. Wenn Sie aber unterschreiben, sind Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein freier Mann. Hey, Mann, du nervst mich mit deinem Scheißpapier. Weißt du, was ich dir sage? Na? Leck mich am Arsch! Das ist eine Beleidigung. Ich nehme sie zu ihrem Akt. Fuck you, Mister! Mach ich später dann. Ich an ihrer Stelle würde mir das genau überlegen, was die Lady da erzählt hat. Mit den sagenhaften 50%. Die glaubt, man kann zugleich lebendig und tot sein. An einem Stück sozusagen. Aneinander oder ineinander oder nebeneinander. Ich verstehe das ja nicht. Geht mir ja auch nichts an. Aber das ist die einzige Chance, die Ihnen die Regierung noch gibt. Du Arschlecker wirst mir das nicht glauben und die anderen auch nicht. Die Regierung und die Lady, was ich dir jetzt sage. Na, was denn? Ich stimme zu. Ah, ja? Aber zu meinen Bedingungen. Nein, nein, nein, Mr. President. Ich muss auf diesen 50% bestehen. Auch wenn Sie die Quote zu hoch finden. Auch wenn Sie vielleicht recht haben mögen vom Standpunkt des Rechts aus, dass man einem solchen Mann keine so hohe Chance einräumen darf. Bedingung? Ich sage dir was, Teuerster. Die in Washington sind scharf, dich unter die Erde zu bringen. Aber die Lady sagt 50%. Das Experiment wird so eingestellt, dass du eine 50%ige Chance hast. Und da willst du Bedingungen stellen? Weißt du, mit wem du da redest, du Arschloch? Na komm, sag's mir. Ich bin Mr. Baby. Ich hab 2 Millionen CDs verkauft. Ich war die Sensation der frühen 90er, verstehst du? Ich war im Gespräch für die Musik für Titanic. Den hast du gesehen, ja? Sie entschuldigen, Mr. President, dass ich Ihnen widerspreche. 50%. Absolutely not. Jede andere Zahl wäre wissenschaftlich völlig sinnlos. Mir ist es egal, ob 50 oder 90 oder 10. Wenn ich das mache, mit wie viel Prozent auch immer. Wenn ich diesen Eierköpfen den Affen abgebe, mit dem sie ihre dreckigen Experimente machen, dann den ganzen Affen, den 100%igen Affen. Come on, man! Fuck all y'all! We will go through. Meine Damen, Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Zuschauer und Zuhörer an den Fernsehgeräten und Radioapparaten hier in dieser Stadt, in diesem Land, in aller Welt, ihr Kinder in den Schulen, Kranke in euren Betten, denen ich baldige Genesung wünsche, ihr Autofahrer und Trucker auf den Straßen, Autobahnen, Seeleute auf den Meeren, die ihr uns über Satelliten empfangt, und Kosmonauten in der Schwerelosigkeit eurer Umlaufbahn. Sie sitzen praktisch schon in der Gaskammer und wollen noch Bedingungen stellen? Alle eure Augen und Ohren, die Jungen und die Alten, sind jetzt gerichtet auf diese Halle. auf diese Bühne, auf der in kurzer Zeit das Unerhörteste, das Aufregendste, das Sensationellste Experiment aller Zeiten vonstatten geht. Wir sind verbunden mit den Radio- und TV-Stationen in aller Welt. 100%! Und zwar in einer Show, in einer Supershow! I'm a cat, Schrödinger's cat. I'm a friend, Wegener's friend. Дорогие слушатели в Нью-Йорке, говорит Радио Москвы. Мы вызываем Нью-Йорк. Hallo Moskau, schön euch zu hören. Ihr wollt wissen, wer dieser Erwin Schrödinger war? Geboren 1887, gestorben 1961. Nobelpreis 1933. Yes, yes, we know, but what about the experiment? Das Experiment dient dem Beweis der Atom- und Quantentheorie. Affe total! Und zwar in einer Show! Verstehst du das? Du Arschlecker, eine Supershow! Die wollen ihre Show und ich will meine Show! Professor Emma Podolsky hat das Experiment geplant und ist von der Regierung mit der Leitung des Experimentes beauftragt. Das ist korrekt. Können Sie uns kurz das Wesen des Experimentes erläutern? Yeah, Arschlecker! Mr. Baby will eine große Show im Madison Square Garden! Während wir davon überzeugt sind, dass alle Vorgänge in dieser Welt dem Gesetz von Ursache und Wirkung gehorchen, in ähnlicher Weise wie ein Haus nach einem vernünftigen Bauplan gebaut ist... Hoffentlich! Ja, hoffentlich! Hat es sich gezeigt, dass dies in der Quantenwelt keineswegs der Fall ist. Hier regiert vielmehr der Zufall. Das kausale Chaos. Non, non, non, non. Einstein n'était pas du tout cet avis. Il a dit, Dieu ne joue pas au dé. Hören Sie, hören Sie? Paris zitiert Einstein. Gott würfelt nicht. Ja, ja, das sagte Albert Einstein. Aber die Forschungen der letzten Jahre legen trotzdem die Vermutung nahe, dass an der Basis der realen Welt der Zufall herrscht. Und Presse, verstehst du? Und Radio, und TV, und Internet! Wir müssen uns mit dem Gedanken befreunden, diese Welt wird erst von uns selbst, durch unser Bewusstsein, von unserem selbstbewussten Geist aus dem Chaos der Basis geschöpft. Brandon Carter, the strong anthropic principle, if I'm right. Wir sind es, die durch unser bewusstes Sehen, Fühlen, Hören, Denken und Handeln diese Welt in jedem Moment neu erschaffen. Kapiert? Also sag das den Leuten, dem Direktor, der Regierung, dem Präsidenten, der Lady, den ganzen Eierköpfen und all den anderen Arschlöchern. Unter Bestätigung dieser Behauptung dient unser Experiment. Come on, man! Fuck all y'all! That's good food. I got cash, man! Mom, Dad, something else. They closed off. What's happened there? Mine's the newest, latest. Mine's French. It's like four generations in the same house. Get the fuck out of here! Okay, Leute, werde ich sagen, im Madison Square Garden. Okay, Leute, I'm a cat. I scratch out your eyes. Die paradoxe Quintessenz aus den Hightech-Experimenten der letzten Jahrzehnte lautet, dass jedes Element an der Basis dieser Welt Lichtquant, Elektron, radioaktives Atom und so weiter in einem Schwebezustand zwischen seinen verschiedenen möglichen Eigenschaften verharrt. Und zwar, meine Damen und Herren, so lange, bis es beobachtet wird. Erst durch die Beobachtung bzw. Messung nimmt es eine dieser möglichen Eigenschaften an. Und das per Zufall. So wie die Roulette-Kugel vor dem Spiel die Möglichkeit hat, nach Rot oder Schwarz zu fallen und erst durch den Einwurf in die Schale sich per Zufall für Rot oder Schwarz entscheidet. Oui, mais madame, est-ce que cela ne nous mène pas au solipsisme? Ganz krass manifestiert sich dieser Sachverhalt bei der Radioaktivität. I'm a cat, Schrödingers Cat, I'm a friend, Wigners Friend. Und alle seid ihr hier, bei mir, live, mittendrin, im größten Experiment des Jahrhunderts. Ich habe hier ein radioaktives Präparat. Wenn ich es an den Geigerzähler halte, so registriert dieser den radioaktiven Zerfall. Sie hören die Unregelmäßigkeit, das statistische Chaos. Jeder einzelne Knacks stammt vom Zerfall eines einzelnen Radiumatoms, welches dabei ein sogenanntes Alpha-Teilchen ausstößt. Wenn ich das Präparat vom Zählrohr entferne, treffen nur wenige Alpha-Teilchen auf und entsprechend seltener hören sie die einzelnen Knackse. Man kann nun den Versuch so gestalten, dass zum Beispiel im Durchschnitt nur ein Alpha-Teilchen pro Stunde auftrifft. Und darauf hinaus läuft ja auch unser Experiment. Man kann den Versuch so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreffen eines Alpha-Teilchens innerhalb einer Stunde 50% beträgt. Jemand, der darauf wettet, dass in der nächsten Stunde ein Knacks ertönen wird, hätte damit eine 50%ige Gewinnchance. Wie beim Roulette, wenn man auf einfache Chancen setzt. Mittendrin, im größten Experiment des Jahrhunderts. Ihr alle direkt dabei. Radio, Presse, TV, wenn sich die Materie spaltet. Wenn das Alpha-Teilchen den Detektor trifft, wie eine Rakete. Wollen Sie damit sagen, erst das beobachtende Bewusstsein aktualisiert den radioaktiven Zerfall. Wie andere Weltereignisse auch. So ist die Theorie. Wir können grundsätzlich nicht vorhersagen, wann welches Radiumatom zerfallen wird. Unser Bewusstsein und das radioaktive Atom bilden sozusagen eine existenzielle Einheit. Schließe ich das Präparat und den Geigerzähler für eine Stunde in eine Kiste ein, so kann ich vor dem Öffnen der Kiste grundsätzlich nicht sagen, ob ein Zerfall stattgefunden hat oder nicht. Erst wenn ich die Kiste öffne, sehe ich, was passiert ist. Während dieser Stunde aber verharrt das Präparat in einem Schwebezustand zwischen Zerfall, Nicht-Zerfall und unserem Nichtwissen von beiden Alternativen. Eine gespenstische Alternative, meine Damen und Herren, über die wir ein ganzes Leben wie im Schlafe wandeln. Diese grundsätzliche Unbestimmtheit der Realität veranlasste Erwin Schrödinger zu seinem berühmten Gedankenexperiment. Schrödingers Cat, le chat de Schrödinger. Schrödinger non echo. Кошечка товарища Шрёдингера. Schrödingers Katze. Il gatto di Schrödinger. Im Geigerzähler, im Gasgemisch des Geigerzählers, an einem Zeilendraht, die Entladung auslöst, den Strom, den Magnetismus. Schrödingers Katze. Sperrt man eine Katze in eine Kiste, in der sich ein Radiumpräparat, ein Geigerzähler und eine Ampulle mit Ciancali befindet? Plus eine Vorrichtung, die auf einen Impuls des Geigerzählers anspricht und sodann die Ampulle zerbricht. Und das kleine Hämmerchen, das Glas zerschlägt, die Kapsel bricht, das Wasserstoffcyanid in Freiheit setzt, wenn ich es einatme. HCN. Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff. Sodass das Gas austreten kann, schwebt die Katze in einem undefinierten Zustand zwischen Leben, Tod und unserem Nichtwissen über Leben und Tod. ein Zustand, der sich erst manifestiert, wenn die Kiste geöffnet und das Versuchsergebnis beobachtet wird. Unser Wissen sozusagen in die Kiste eintritt. Paradox. Die Katze kann natürlich nicht erzählen, wie man sich fühlt, wenn man zu 50% lebendig und zu 50% tot ist. Deshalb hat Eugene Wigner vorgeschlagen, einer seiner Freunde solle sich in die Kiste legen. Der könnte ja, sofern er das Experiment lebend übersteht, anschließend berichten, wie es ist, wenn man zugleich lebendig und zugleich tot ist. Und? Keiner seiner Freunde wollte das Risiko eingehen. Aber hier, meine Damen und Herren, Zuhörer und Zuschauer in aller Welt, hier haben wir sie, hier haben wir ihn, hier ist sie, hier ist er. Hier ist die Lösung des letzten Rätsels dieser Welt. Die Antwort auf die letzte Frage der Menschheit. Wie ist der Tod, wenn man ihn erlebt? Wie ist das Leben, wenn man schon gestorben ist? Wie sieht es im Jenseits aus, wenn man es von diesseits betrachtet? Wie sieht diese unsere Welt aus, wenn man sie von jener anderen Welt aus betrachtet? Hier ist Schrödingers Katze, hier ist Wigners Freund, hier ist Mr. Baby. Hallo, Mr. Baby. Ich rede nicht mit meinem Henker. Ich bin nicht dein Henker. Hast du eine Zigarette, Mister? Ich möchte mich gerne... Ich bin eine Katze, Mister. Mit mir redet man nicht. Mich füttert man. Mich sperrt man in eine Blackbox und schläft mich ein. Ich möchte dir etwas erklären. Gib mir Feuer, Mister. Meine Ablehnung dieser Anfrage des Senders MTV nach einer Direktübertragung aus der Box. Ja. Yeah. Ich wollte dir sagen, meine Ablehnung hat keine persönlichen Gründe, sondern technische. Okay. Willst du wissen, was der Punkt Nein. ist? Wenn du sprichst oder gefilmt wirst, bist du in einem Zustand der Beobachtung. Und damit ist dein Zustand in jedem Moment entschieden. Und unser Experiment gegenstandslos. Denn nur die Beobachtung, das Bewusstsein, der Geist. Okay, danke. Diese Welt. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Danke. Come on, man! Fuck all y'all! Keine Ahnung, Leute, welche Bilder sie euch zeigen. Hier ist es finster in der Blackbox. Nein, nein, kein Mikrofon. Es liegt im Wesen des Experimentes, dass keine Verbindung der Innenwelt mit der Außenwelt existiert. Auch kein Rekorder innerhalb? Nein, auch kein Rekorder. Die Wellenfunktionen des Rekorders könnten das Experiment in unüberschaubarer Weise komplizieren. Schrödinger no Neko. Kosichka Tavarisha Schrödinger. Mr. Big Science wird böse sein, wenn sie von dem kleinen Mikrofon erfährt, das mir Mr. Mummy bei einem Kuss in den Mund geschoben hat. Kein Gift, mein Sohn. Ein Mikrofon. CNN. Haucht sie mir ins Ohr. CNN wird das alles live übertragen. Atmen Sie tief durch, wenn Sie das Glas zerbrechen hören. Ich hoffe, das Ding hier, das ich meinen Fingern drehe, ist wirklich ein Mikrofon und meine Mr. Mummy casht ab. Okay, Leute. I'm a cat. Schrödingers Cat. Und ihr seid hier, bei mir, live, mittendrin, im größten Experiment des Jahrhunderts. Ihr seid direkt dabei, wenn ich es einatme. HCN. Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff. Blausäure, mit anderen Worten. Atmen Sie tief durch, wenn Sie das Glas zerbrechen. Wenn ich huste und ersticke. Leute, ihr seid live bei meiner Exekution, bei meiner 50-50-Exekution, bei meinem kleinen Spaziergang zwischen Leben und Tod. 3, 2, 1, 0. Eine Stunde finster. Eine Stunde tot. Leben, tot, leben, tot, leben. Mama! Just kill the man. Das Konzert habt ihr gesehen. Ich hoffe, sie haben euch die ganzen Motherfuckers vom L.A. gezeigt. In Großaufnahme. Wenn ich hier rauskomme, dann, Leute, und was ich jetzt sage, ist nur für diese Typen. Wenn Mr. Baby lebend rauskommt aus dieser Blackbox, fickt euch Mr. Baby alle. Mit einem Hammer schlägt euch Mr. Baby die Köpfe ein, füttert seinen Hund mit eurem Hirn, reißt euch den Arsch auf, ihr Wichser von der West Coast. So, das war privat, total privat. Mama! Just kill the man. Geiler Auftritt, hey. Put a gun against his head. Plötzlich denke ich, jetzt kannst du alles sagen. Mr. Baby, das ist dein Auftritt, dein letzter Gig. Pull the trigger, now he's dead. Hello, Mr. President. Fuck you. Hello, America. Fuck you. Fuck all you. Und dann wächst aus dem Boden die Black Box. Rauch, Nebel. Geile Inszenierung, Leute. Kommt die Blackbox. Großer Abschied, say goodbye. Mr. Mummy winkt, Tränen. Aus Mr. Baby wird Schrödingers Cat. Wigners Freund. Und dann kommt... Oh, Mann. Hey, I'm Jack Nicholson. Ich stehe dort auf der Bühne im Madison Square Garden und Jack Nicholson kommt auf die Bühne und sagt... Hey, Cat. Hey, 50-50 dead man walking. Hey, 50-50 toter Mann. Keine Ahnung, was da drinnen geschieht. Er sagt, ich wäre ja selber gerne hineingestiegen, aber ich habe einen Vertrag unterschrieben. Solltest du da lebend rauskommen aus dieser Blackbox, stehst du neben mir vor der Kamera. Ich bin der Mad Scientist und du reißt mir den Arsch auf, okay? Dann umarmt mich der Nigger aus Pulp Fiction. Big Science sagt, du gehst da jetzt spazieren zwischen Leben und Tod, zwischen Himmel und Erde, sagt er. Hey, Mr. Baby, wenn du einen Engel triffst, fick ihn für mich. Okay, sage ich. Und... ist da ein Blitz, wenn sich das spaltet? Nein, sagt Mr. Big Science. Kein Blitz, kein Donner, nichts. Lautlose Killer? Nein, den Apparat hörst du. Den kleinen Hammer, der die Ampulle zerschlägt, den hörst du. Dann weißt du, jetzt. Alles bisher war Leben. Jetzt kommt Mr. Dead. Gefangene, erheben Sie sich. Hier ist Post für Sie. Sie wollten, dass ich liege in dieser Blackbox. Liegen, Leute. Wie aufgebahrt liegen. Eine Stunde warten, ob irgendein unsichtbares Alpha-Teilchen sich abspaltet und der Hammer die Kapsel zerschlägt und die Dämpfe des Zyankali mir den Atem rauben. Das Leben. Nein, Mister, ich kann nicht liegen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Welcher Wichser hat sich das ausgedacht? Du, Mr. Big Science? Ich kann nicht liegen hier. Ich hab Platzangst hier, verstehst du? Steh auf, sag ich. Los, steh auf. Leute, zuerst will ich gar nichts wissen über dieses Experiment. Fuck you, Mister. Fuck you, Black Box. Fuck you, Science. Stecken tief in der Scheiße, Mann. Dann Besuch. Mr. Mummy, ich sage ihr, dein Mr. Baby hat einen großen Auftritt im Madison Square Garden und Mr. Mummy in der Ehrenloge. Sie denkt, Mr. Baby redet Scheiße. Sie denkt, Mr. Baby redet vom elektrischen Stuhl. Nein, Mr. Mom, kein elektrischer Stuhl für Mr. Baby. Big Science. Hey, Mom, sage ich zu ihr, Mr. Baby ist kein Experte, keine Ahnung, irgendein großes Experiment. Das will ich nicht, schreit sie. Mein Baby ist kein Versuchskaninchen, kein Versuchskaninchen. Mom, sag ich, Cat, I'm a cat, Schrödingers Cat. Was? Yeah, Mr. Mom. Schrödingers Cat, Wigners Freund. Irgendetwas zerfällt oder nicht. Wenn ja, ist dein Baby Ex. Wenn nicht, ist er frei. 50-50? Genau, Mr. Mom. 50-50. Jetzt können Sie über jeden Tag ein Kreuz machen, wenn es Mitternacht schlägt. Und einen Kreis um das bewusste Datum, den großen Tag. Aber warum, mein Sohn? Warum? Leute, Mr. Mom löchert mich. Erzähl mir, warum. Okay, Mr. Mom. Eines Tages auf dem Weg zu einem Konzert, Mr. Toykiller und ich in einem Buick. Ganz neuer Wagen, 2 Tage alt. Mr. Toykiller? Wer zum Teufel ist Mr. Toykiller? Mr. Toykiller ist mein bester Freund, mein Bruder. Hör zu, da ist eine Straßenkreuzung in Manhattan, die Ampel auf Rot. Neben uns ein Wagen, Sommer, offene Fenster. Aus dem Wagen neben uns eine Stimme. Mr. Toykiller, du Scheißtyp, hast mein Freund XX erschossen. That's for you. You fucker! Und dann, Mr. Mom, ich sitze neben Mr. Toykiller und die Schüsse schleudern Mr. Toykiller auf mich. Und dieser Scheißtyp aus L.A., Sixpack, grinst mich an und ich sage, okay, Sixpack, das war dein Todesurteil, der Nächste bist du. Da lacht er, die Ampel springt auf grün, das Auto fährt los. Ich beuge mich zu Mr. Toykiller. Er atmet. Er stirbt. Ich lege mein Ohr an seinem Mund. Er sagt, oh, Mr. Baby, it's over. Geh zu Mr. Payne. Sag ihm, it's over. Ein paar Wochen später fliege ich nach L.A. Selbe Szene. Die Ampel auf Rot. Ich sehe ihn sitzen in seinem Caddy. Er lacht. Ich sage, Sixpack, du Scheißtyp, du hast meinen Freund Mr. Toykiller erschossen. That's for you, you fucker. Psychiatrisches Gutachten von wegen Geisterstörung. Abgelehnt. Mr. Mom schüttelt den Kopf. Crazy, sagt sie. Crazy. Hey, Mr. Mom, sag ich, Mr. Toykiller war mein Bruder. Wir haben Autos gestohlen, gedealt, die ersten Raps geschrieben, gefickt, Mr. Mom. Oh, crazy. Hey, Mr. Mom, er wird vor meinen Augen niedergeschossen. Er wird vor meinen Augen ermordet. Und ich sage, okay, es war nichts. Okay, jetzt das Konzert, okay, jetzt auf die Bühne und dort sage ich, okay, Leute, ihr werdet euch fragen, wieso steht Mr. Baby alleine auf der Bühne? Hey, wo ist Mr. Toykiller? Und ich sage, yeah, Leute, yeah, yeah, Leute, ich sag's euch. Mr. Toykiller und ich waren auf dem Weg hierher zu diesem Konzert und da hält dieses Auto neben uns und einer dieser Scheißtypen aus L.A. schreit, hey, Mr. Toykiller, du Scheißtyp, du hast meinen Freund XX Large erschossen. Und er knallt Mr. Toykiller ab. Und deswegen, Leute, deswegen stehe ich hier allein auf der Bühne. Aber jetzt, los, und eins und zwei und drei und vier. Nein, Mr. Mom, ich kann das nicht. Ich kann das nicht sagen, okay, das ist gewesen und jetzt weiter. Ich habe das nicht gelernt. Weißt du, du bist Mr. Mom, okay, aber gelernt habe ich nichts von dir. Ich bin nicht so wie du, so mitten im Leben. Ich bin auf der Straße wach geworden, weißt du? Ich bin auf der Straße aufgewacht, irgendwann. Ich war fünf und du warst nicht da. Und Mr. Grandma hat geschlafen und Mr. Baby sitzt auf der Straße und... Okay, okay, das sind alte Geschichten, okay? Das war kein Vorwurf, okay? Sie sitzt da, Mr. Mom. Tränen auf ihren Wangen. Ich sage, Officer, ich komme da nicht durch, durch dieses Gitter. Siehst du, die Frau da weint. Die Frau da ist meine Mr. Mom. Ich muss jetzt da raus. Ich muss sie umarmen. Hey, verstehst du mich? Ich muss da jetzt raus. Ich muss sie umarmen. Sie weint. It's okay, sagt sie. It's okay. Nein, es ist fucking nicht okay. Wir sind an einem Punkt, wo wir uns gegenüber sitzen müssen. Ich kann so schwer reden durch dieses Gitter da. Weißt du, ich muss dir jetzt was sagen. Ich sitze da, da auf der Straße, okay? Du bist nicht da. Und ich konstatiere, shit, diejenigen, die vor mir da waren, die haben Scheiße gebaut, verstehst du? Die haben Scheiße gebaut. Du auch, Mr. Mom, du auch. Das ist jetzt kein Vorwurf. Das ist das, was ich konstatiere. Die haben Scheiße gebaut. Jeder seinen Teil Scheiße, okay? Okay, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, ich hab's kapiert, ihr Wichser. Ich sitze da irgendwo auf der Straße, auf den billigen Plätzen und ich hab keine Ahnung, wie ich da nach vorne kommen könnte oder rauf auf die Bühne. Okay, ich sehe mich hier um und ich finde einen kleinen Platz irgendwo weit hinten im Dschungel, im Busch und ich halte meine Schnauze. Verstehst du? Das ist Variante Mr. 1. Oder du sagst, fuck you, Mister. Ich sehe eure Hunde, ich sehe eure Gewehre, ich sehe eure Hubschrauber, ich sehe euch hinschlagen, abdrücken und ich weiß, in diesem Kugelhagel stehen die Chancen verdammt schlecht für ein langes Leben. Und das heißt, jetzt, jetzt, jetzt, verstehst du? Du musst dir jetzt in jedem Moment alles reinziehen, alles, alles reinziehen, verstehst du? Noch 30 Minuten, meine Damen und Herren. Frau Professor, ein Spaziergang. dieser Wanderung durch All und Nichts? Wer begleitet ihn? Mit wem verhandelt er die letzten Dinge? Wer zeigt ihm das große Nichts? Kennt er die Sprüche, mit denen man den Göttern entgegentreten muss? Mit denen man die Dämonen beruhigen, besiegen kann? Wer zieht ihn heraus aus dem Fluss? Wer nabelt ihn ab? Wer badet ihn im Meer? Wer hängt ihn zum Trocknen in den Wind? Wer stillt seinen Durst, seinen Lebenshunger? Wer wiegt ihn in den Schlaf? Den letzten, den großen Schlaf. Komm schon, komm heraus da, du Katze. Ich will den Hammer hören. Wo bist du? Komm heraus. Los, komm heraus. Zerschlag die Kapsel. Los, zerschlag die Kapsel. Komm schon. Zerkratz mir die Augen. Komm heraus da. Du Katze. Komm. Komm. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Komm. Komm her zu mir. Wer bist du? Komm her zu mir. Wer bist du? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft hier. Das war nicht ausgemacht. Ersticken war nicht ausgemacht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Mit mir spielst du dieses Spiel nicht. Mich redest du nicht so an. Mit mir machst du das nicht. Oh mein Gott. Mr. Mummy sitzt da, beruhigt sich. Oh mein Gott. Aber wer zum Teufel ist Mr. Payne? Mr. Payne? Ja, Mr. Payne. Ich verliere den Überblick. Wer zum Teufel ist das wieder? Mr. Payne. Mr. Payne? Mr. Payne ist ein Onkel von Mr. Toykiller. Als er im Auto zu mir sagt, geh zu Mr. Payne, denke ich, oh shit, ich will nicht. Lieber fahre ich nach Los Angeles, gehe in das Studio von diesem Scheißtyp Sixpack und knall ihn ab. Früher hatten euch Brüder ja geköpft, gepfählt. Ich habe Angst vor Mr. Payne. Keine Ahnung, wieso. Er ist ein alter Mann, sitzt im Rollstuhl und trotzdem keine Ahnung, wovor ich mich fürchte. Erzähl's mir, mein Sohn. Okay, Mr. Mummy. Ich sitze da bei Mr. Payne in der Küche. Bin zum ersten Mal mit ihm allein. Das war noch vor den Schüssen. Mr. Toykiller holt Zigaretten, sagt, hey, wenn er aufwacht, ganz ruhig. Er wird dir zu essen anbieten. Du isst, verstehst du? Du isst. Er sieht Geister, aber er weiß nicht, dass er Geister sieht. 6 alte Frauen sitzen um seinen Tisch, schwarz gekleidet, weiße Gesichter, geschminkt. Er bewirtet sie, aber sie essen nicht, sie trinken nicht und sie reden nicht mit ihm. Hey, mit einem Augenaufschlag sind sie da, schauen ihn an, lächeln ihm zu. Hey, einmal sagte zu mir, es gibt Leute, die essen und die anderen essen nicht. Leute, die reden und die anderen reden nicht. Die einen, Mr. Toykiller, die einen sind so wie ich, so wie du, aber die anderen... Okay, Mr. Toykiller holt Zigaretten. Mr. Payne wacht auf, schaut mich an, kennt mich nicht, kann sich nicht erinnern. Wer bist du? Du bist schwarz, ja? Komm her zu mir, sagt er. Erzähl mir von deiner Mutter. Von mir? Ja, yeah, Mr. Mum. Seine Augen unruhig, aber nicht tot. Sieht irgendwas, nicht mich. Mit 10, sagt er. Komm her. Mit 10 habe ich begriffen, alles ist falsch. Fucking wrong, sagt er. Diese Farbe, diese Mutter, falsch. Ich bin Mr. Wrong, verstehst du? Und dann denkst du, nichts wie raus da, aus dieser Farbe, aus dieser Familie. Und du gehst aus dem Haus und du siehst, okay, da ist ein Zaun, überall Zaun, sagt er. Und du rennst an, gegen diesen Zaun, tagelang, jahrelang. Und dann denkst du, das ist mein Leben. Dieses Anrennen gegen den Zaun. Nein, ich bin Mr. Wrong. Aber ich bin nicht Mr. Fuckhead. I'm not Mr. Revolution. Und du suchst dir einen Job. Irgendwas. Irgendeinen Scheißjob. Aber innen, ganz innen, gehst du entlang. Den ganzen Zaun entlang. Kein Zaun aus Brettern. Maschendraht. Du suchst ein Loch im Draht. Ein kleines Fenster, okay? Aber du findest keins. Kein Fenster, kein Loch. Und dann setzt du dich hin. Lehnst dich an. An diesen Zaun. Du spürst, der Zaun Das ist ein Knoten. Ein Knoten. Und dazwischen nichts. Nichts. Verstehst du? Knoten und nichts. Und trotzdem kommst du nicht durch. Das Nichts ist nicht groß genug. Du sitzt da und es packt dich ein Zorn. Du bist klein. Sie haben dich ganz klein gekriegt. Du warst groß. Du warst wütend. Du warst einer, der den Zaun sieht. Du hast dich dagegen gestürzt. Du hast dir die Nase blutig geschlagen. Du hast die Lehre verstanden. Du hast dir einen Job gesucht. Du hast dich klein gemacht. Du hast dich klein kriegen lassen. Und mit welchem Erfolg? Du kommst trotzdem nicht durch. Und plötzlich denkst du, es liegt nicht an der Größe. Du bist ein Teil von dem Zaun geworden. Ja, du Fuckhead. Du bist ein Teil von diesem Zaun. Spürst du das nicht? Doch. Jetzt spürst du es. Du bist das Nichts zwischen diesen Maschen. Du bist die Masche um das Nichts. Bist alle Maschen um alles Nichts. Bist alles Nichts um alle Maschen. Und bist links und rechts von diesem, was nichts ist. Und jetzt musst du trinken. Jetzt musst du dich betäuben, dich beruhigen. Das musst du begreifen. Oder gesteinigt oder einfach aufgehängt. Der Strick muss zwischen 3/4 und 1,5 Zoll dick und mit Wachs oder Seife gut geschmiert sein, damit die Schlinge wirklich eng um den Hals liegt. Gut. Du gehst und trinkst. Und dann steht da einer. Irgend so ein Nigger. Und dem willst du das alles erklären. Du gerätst in Fahrt. Und er will nichts davon hören. Wovon redest du, Mann? Lass mich in Frieden. Und du sagst nein. Jetzt wirst du mir zuhören. Du hast noch nie zugehört. Jetzt wirst du mir zuhören. Und er schüttet dir den Schnaps ins Gesicht. Und du nimmst ihn und sagst, hör mir zu. Und er schlägt dir das Glas ins Gesicht. Du blutest. Aber er wird dir zuhören. Du ziehst deinen 38 aus der Tasche und sagst, shit, Mann. Du wirst dir anhören, was ich dir sage. Und er läuft auf die Straße. Und du hinter ihm her. Und du schreist und schießt herum. Und dann kriegst du eine Kugel in den Rücken. Und dann sitzt du dein ganzes Leben in einem Rollstuhl. Bring mir ein Glas Wasser. Ja. So ist es gut. Und jetzt kniest du dich hin. Und jetzt sagst du, Officer, was kann ich tun für Sie? Na komm, sei ein braver Junge. Du sollst dich hinknien. A crazy man, sagt Mr. Mum. Ja, Leute, ein verrückter alter Mann. Ich bringe ihm ein Glas Wasser. Komm, setz dich, sagt er. Setz dich hier zu mir. Seit 40 Jahren sitze ich in diesem Rollstuhl und schaue aus dem Fenster. Und was sehe ich da? Ich sehe mich sitzen, an diesem Zaun, angelehnt sitzen. Und plötzlich ist ein großer Gedanke in meinem Kopf. Wenn Mr. Payne dazugehört zu diesem Zaun, der alles trennt, über den er nicht springen konnte, den er nicht sprengen konnte. Er schaut mich an mit glühenden Augen. Wenn ich ein Teil bin von diesem Zaun, dann bin ich Knoten oder nichts. Dann bin ich hier und dort. Dann bin ich auch drüben. Dann bin ich auch drüben, verstehst du? Drüben. Dort, wo ich hin wollte. Etwas an mir ist schon dort und... Er lehnt sich zurück. Ich denke, er holt Luft, spricht dann weiter. Nein, kippt weg, von einer Sekunde zur nächsten. Schaut dich an, sieht dich nicht. Schließt die Augen, öffnet sie. Du bist verschwunden. Sieht die Krähe, sieht den Fluss, sieht Gott. Mr. Toykiller kommt, füttert ihn, hebt ihn aus dem Rollstuhl ins Bett, wechselt die Windeln, küsst ihn auf die Wangen, dreht das Licht ab. Hat irgendwer eine Zigarette für mich? Okay, kleiner Scherz. Nur noch 15 Minuten, Ladies and Gentlemen. Was denken Sie, Professor? Lebt die Katze oder ist sie schon tot? Er lebt und ist zugleich tot. Mr. Baby lebt und ist tot zugleich, meine Damen und Herren. Das große Paradoxon, der unglaubliche Widerspruch. Dann die Schüsse, Leute. Mr. Toykiller stirbt, sagt. Hey, geh zu Mr. Payne. Ich fürchte mich vor Mr. Payne. Aber ich gehe hin zu ihm. Okay, ich gehe hin zu ihm. Er kennt mich nicht. Ich setze mich zu ihm an den Tisch. Er schaut mich an. Wer bist du? Gib mir dein Baby. Nein. Komm schon. Gib mir dein Baby. Nein, Mr. Payne. Komm schon. Gib ihn mir. Ich greife in die Tasche, lege das Ding auf den Tisch. Okay, sage ich. Er nimmt den 38er, schaut ihn an, seine Augen leuchten. Wenn ich ihn brauche, kommt er. Okay? Ja, Mr. Payne. Er legt den 38er auf den Tisch. Ich stecke ihn in die Tasche. Ein paar Tage später dieselbe Szene. Er will das Ding. Ich lege es auf den Tisch. Er nimmt den 38er, schaut ihn an. Dann richtet er ihn auf mich, hält ihn mir an die Schläfe. Böser Blick. Letzte Nacht, sagt er. Letzte Nacht kommt eine Krähe an mein Bett. Mein rechter Fuß schaut aus der Decke, dort beginnt sie zu hacken, zu fressen. Die ganze Nacht frisst sie an meinem Fuß. Mr. Sister hat mich nicht richtig zugedeckt. Ich kann den Fuß nicht bewegen, ich liege da und die Krähe hackt an meinem Fuß herum. Ich habe Schmerzen. Und ich sage, Mr. Baby, gib mir den 38er. Aber Mr. Baby hört mich nicht. Oder Mr. Baby will nicht kommen. Oder Mr. Baby sitzt da drüben auf dem Sofa und schaut zu, wie die Krähe an meine Zehe herumhackt. Und er entsichert den 38er. Und ich denke mir, okay, wenn er abdrückt, okay, dann war's das. Er schaut mich mit wilden Augen an. Er drückt nicht ab, nicht mit diesen Augen. Er ist da, da bei mir, denke ich. Nicht wie letzte Woche. Oh ja. Und jetzt die Hose runter. Na, zieh sie schon aus. Komm. Das ist deine letzte Gelegenheit, das Leben zu feiern. Da. Nimm einen Schluck. Nur noch 5 Minuten, meine Damen und Herren, Zuseher und Zuhörer in aller Welt. Nur noch 5 Minuten. Sie haben vor der Show demonstriert, Madam. Ja, wir protestieren. Wir protestieren. Dieses Experiment ist der verabscheuungswürdigste Höhepunkt aller bisherigen Versuche mit Männern und Frauen, die in den Todeszellen auf ihre Exekution warten. Applaus, Applaus für Mr. Jennifer Rosen. Ich komme zu ihm und er sitzt da. Hello, Mr. Payne. Er schaut mich an, schaut das Fenster an. Ich setze mich. In diesem Zustand sprichst du nicht mit ihm. Nach einer Stunde sagt er, komm ans Fenster. Komm her. Schau dir das an. Sie haben alle Bäume ausgerissen, von hier bis hinunter zum Fluss. Ich schaue aus dem Fenster. Vis-à-vis ein Haus, ein Balkon. Eine Frau hängt Wäsche auf. Und weißt du, wie sie das machen? Sie kommen mit einem Caterpillar. Sie stechen mit einem Stachel direkt in die Wurzel, rütteln den Baum, lockern ihn. Und dann heben sie ihn einfach aus der Erde. Ein Kran packt ihn, hebt ihn aus der Erde, schwenkt ihn hinüber, lädt ihn auf den Lastwagen. Tagelang heben sie einen Baum nach dem anderen aus dem Boden. Tausende Bäume ausgerissen, bis hinunter zum Fluss. Plötzlich sagt er, Hunger, Mr. Baby? Nein. Er fährt zum Tisch, schneidet einen Apfel in Stücke, legt ein Stück auf den Teller, schiebt mir den Teller her. Ich nehme ein Stück, esse, sagt er. Er isst. Five. Die Blackbox wird geöffnet. Four. Unsere Beobachtung. Beobachtung tritt ein in die Kiste. Die Natur entscheidet sich. Zero. Mr. Bane. Ist Mr. Baby unversehrt und lebend, so lebendig wie nie zuvor. Mr. Baby, kommen Sie ins Mikrofon. Noch etwas steifer, Mr. Baby, vom langen stillen Sitzen. Eine Stunde, immerhin eine Stunde in der Blackbox, im schalltoten Raum, zugleich lebendig und zugleich tot. Professor, das ist Ihr Tag, das ist Ihre Stunde, das ist Ihr Moment. Ladies and Gentlemen, das Experiment strebt seinen Höhepunkt zu. Die erste Frage an Mr. Baby. Die Stunde, die Minute, die Sekunde der Wahrheit ist angebrochen. Der Moment, nachdem Physik und Philosophie, Wissenschaft und Religion, Menschheit und Welt eine andere sein werden. Professor, bitte. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte um Ruhe, Ladies and Gentlemen. Was ist denn? What's up? I'll show you what's up, you fuck. Hey, lady. Hey, Leute. Hey, Mr. Baby. Siehst du mich an? The motherfucker aus Los Angeles. Dieser Scheißtyp aus L.A. Siehst du, was der Motherfucker da hat? Seht ihr, Leute, was ich da in der Hand halte? Take a look at this big mother. Hey, Mr. Baby, you fucking asshole. You killed my friend Sixpack. This is for you, you fucker. Schrödingers Katze. Hörspiel von Friedrich Bestenreiner und Eva Petschinker. Mit Bruno Katomas, Eleonore Zetsche, Norbert Schwintek, Hans Piesbergen, Cornelia Lippert, Joe Remick, Katja Adler, François Bendegegé, Robin Lee, Yushimitsu und Svetlana Kolka. Tongestaltung Hertha Schumlitsch und Gerhard Wieser. Regieassistenz Renate Pietroff. Musik Wolfgang Mitterer. Regie Petschinka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 1999.